Ah, liebe Kreativskeptik, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute das Spiel Bioshock. Das Spiel Bioshock hat so viele Facetten, dass wir die mal durchgehen. Es ist super spannend. Es zeigt auch ganz viel über unsere heutige Gesellschaft. Es ist extrem gesellschaftskritisch. Die Hauptprämisse ist, wie können Spieler mit dem Spiel, wie können Spiele mit dem Spieler selbst spielen? Das heißt, in vielen Spielen spielen wir einen Charakter, aber wie kann das Spiel mit dem Spieler hinter oder vor dem Bildschirm spielen und hier Einfluss nehmen? Ganz kurz zum Gameplay, was ist das für ein Spiel? Es spielt in den 60er Jahren und es ist ein Ego-Shooter. Das heißt, ich sehe das aus der Ich-Perspektive, wie durch meine Augen sehe. Ich habe hier eine Hand, halte eine Waffe und schieße hier hauptsächlich Gegner ab. Zusätzlich habe ich Plasmide, was es ist, überlegen wir uns später. Und mit denen habe ich so übermenschliche Fähigkeiten. Da kommt Feuer aus meiner Hand, da kommt Eis aus meiner Hand, ich kann Telekinese und so weiter. Das ganze Spiel fing an und ich ließ mich sehr stark auf die Handlung ein. Und zwar sitzen wir, unser Charakter, in den 60er Jahren in einer Passagierflugmaschine mit anderen Passagieren und fliegen über den Atlantik. Explosionen erschüttern die Maschine, die gehen so um uns rum und wir stürzen ab. Wir tauchen auf und sind offensichtlich die einzig Überlebenden mitten im Atlantik und genau nebenbei ist ein Leuchtturm. Ich dachte, okay, ziemlich krasser Zufall. Schwimm zu diesem Leuchtturm hin und sehe, in diesem Leuchtturm ist eine Taucherkapsel. Wie praktisch. Wir steigen dort ein und es heißt, diese Kapsel kann nur der Erschaffer mit seiner Genetik aktivieren. Okay, wir können es trotzdem aktivieren, diese Kapsel. Diese Kapsel fährt los in die Unterwasserstadt Rapture. Ich dachte mir so, okay, das waren jetzt wirklich, wirklich viele Zufälle hintereinander. Aber okay, wir kommen in Rapture an. Wir haben keine andere Möglichkeit, sonst müssten wir über den Atlantik schwimmen. Gut, da ist jetzt nicht so wirklich ein Empfangskomitee, sondern Rapture sieht aus, also unglaublich, dass hier eine Unterwasserstadt in den 60er Jahren gebildet werden konnte. Rapture sieht hier ein bisschen verlassen, ein bisschen kaputt aus. Und wir sehen schon das erste Wesen, das wirkt so wie ein Zombie. Es sind nicht wirklich Zombies, ja, aber es geht in diese Richtung und man weiß, okay, hier ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als wäre ich draußen geblieben. Aber zum Glück werden wir von Atlas kontaktiert und Atlas sagt, okay, Andrew Ryan hat hier diese Welt erschaffen. Das erfahren wir, während wir mit dieser Taucherglocke nach unten fahren, da hat Atlas Andrew Ryan so wieder eingespielt, was Rapture eigentlich ist, was komisch ist, weil er der Einzige ist, der diese Taucherglocke betätigen kann. Aber hey, dass wir informiert werden, wissen wir jetzt, was ist Rapture. Ryan Atlas hat Rapture erschaffen. Und zwar ist das Geile mit der Erklärung, wie konnte Rapture auf dem Grund dieses Meeresboden erschaffen werden? Die einfache Antwort ist, durch das, was für ein politisches System, ethisches, moralisches System sie dort haben, gesellschaftliches System, wäre es unmöglich gewesen, die Stadt irgendwo anders zu bauen, weil es sich so weit von den Systemen, die wir auf der Welt haben, unterscheidet. Ist jetzt keine technische Erklärung, ja, aber ich fand die ziemlich cool. Okay, Atlas sagt uns jetzt aber, nein, Andrew Ryan ist böse geworden, ja. Die haben dort mit Plasmiden herum experimentiert und so Sekreten von Schnecken, vom Meeresboden. Und die haben auf die DNA eingewirkt und dadurch sind jetzt alle so halb Zombies geworden und Andrew Ryan ist der Böse. Okay, wir sind jetzt in der Position, dass wir am Anfang von dieser Stadt stehen. Oben wartet nicht viel auf uns und Atlas sagt, er ist selbst hier gefangen. Wenn wir ihn befreien, macht uns das Angebot und ihm helfen, seine Aufträge zu erledigen, dann sieht er zu, dass wir dann gemeinsam fliehen können. Und wir sagen, okay, gut, das ist ohnehin unsere einzige Chance. Und Atlas sagt, hey, da vorne liegt eine Spritze. Wärst du mal so freundlich und würdest dir die ins Blut jagen, ja, weil da sind Plasmide drin, dann mutierst du auch und hast eben diese übermenschlichen Fähigkeiten. Und dann war der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ich schalte dieses Spiel aus. Ich habe wirklich gesucht, ob ich da irgendwie noch rumkomme. Du kommst nicht weiter, wenn du die Spritze, wenn du dir die nicht initiierst. Und ich dachte mir so, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand sich eine Spritze initiiert, die am Boden liegt? Das ist wahrscheinlich gleich null. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass du dir die initiierst, wenn du siehst, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass aus dir dann ein Zombie wird? Ja, was ist das für, okay, aber dafür kann ich fliehen verhalten. Und ich fand diese Geschichte so cool präsentiert, dass mich das tatsächlich gestört hat, dass da einfach so viele Zufälle waren. Du stürzt ab neben dem Leuchtturm, ja, überlebst das Einzige, da ist die Kapsel, da ist Rapture, dann funkt dich sofort jemand an und dann willst du dir, will der noch, dass du dir eine Spritze irgendwie in die Venen, wärst du so freundlich und könntest dir mal diese Spritze reinstecken. Wo ich mir dann dachte, nee, das ist doof, nee. Hab's aber dann später doch mit einem Freund weitergespielt und das Geile ist, es wird alles erklärt. Es ist großartig, was dieses Spiel hier macht. So, wie geht dieses Spiel dann weiter? Der Atlas sagt, da gibt es einen Chirurgen, einen Arzt, und der hat einen Schlüssel, wärst du mal so freundlich, könntest du den töten und den Schlüssel um. Okay, gut, müssen wir. Der Arzt wird immer verrückter, man holt eben diesen Schlüssel. Dann sagt Andrew Wine, ja, da steht noch eine Person im Weg, wärst du so freundlich und würdest die mal töten. Und ich dachte mir so, die ist jetzt eigentlich gut, ja, der Arzt war noch verrückt, die will ich eigentlich nicht mehr töten, ja, ich wollte mir schon diese Spritzen nicht reinjagen, ich will auch diese Person nicht töten, aber okay, du machst weiter und tötest hier und tötest hier und tötest hier, bis du zu Andrew Wine kommst. Vorher sah ich noch, wir haben das Spiel auf Deutsch gespielt und die Schrift und so waren auf Englisch und da stand auf einer Wand so, so mit Rot oder Blut, so would you kindly. Und ich dachte mir schon, irgendetwas in meinem Gehirn sagt gerade, ich sollte verstehen, was hier passiert. Ich habe es nicht verstanden, ich komme zu Andrew Wine und soll ihn töten und habe so einen Schraubenschlüssel in der Hand. Und Andrew Wine sagt, hey, das ist okay, wenn du mich töten musst, dann ist das und so, leg los. Ah, übrigens noch, wärst du so freundlich und würdest deine Waffe aus der Hand legen und in dem Moment verlierst du die Kontrolle über deinen Charakter und legst die Waffe aus der Hand. Und da habe ich dann plötzlich alles verstanden. Du hast dann so ein Flashback, wo immer gesagt wird, would you kindly, oder wärst du so freundlich? Und ich dachte mir schon, was ist das für eine bescheuerte Phrase? Wärst du so freundlich? So, dann sieht man eben, okay, wann hat er denn das immer zu dir gesagt? Und was musstest du dann quasi tun? Und dann habe ich ihn verstanden. Das ist so, es gibt es in der Hypnose, dass du so ein Triggerwort bekommst. Es gibt es auch in NLP, im Positiven, dass du so ein Triggerwort bekommst. Und wenn immer da jemand dieses Triggerwort sagt, oder auch wenn du es zu dir selbst sagst, löst das irgendwas aus. Und in dem Fall musst du einfach immer das tun, was dir jemand sagt, wenn er vorher sagt, wärst du so freundlich. Außerdem war natürlich das gesamte Ding geplant. Ja? Also es war geplant, dass du weggehst, dort was tust und wieder zurückkommst. Dass nur du dort abstürzt. Deswegen die Explosionen um dich herum. Genau an der Stelle, wo natürlich dieser Leuchtturm ist. Und dann kommst du eben da nach unten. Und es war auch klar, warum du dir die Spritze in den Arm steckst, weil eben du darauf programmiert bist. Es ist auch klar, warum du diese Kapsel verwenden konntest, weil du genetisch mit Andrew Wine verbandelt bist. Und damit erklärt sich auch das. Und das macht das Spiel hier wirklich sehr, sehr grandios, dass es so diese Fragen aufbaut, wenn du dich da nicht drauf einlässt. Und ich bin eigentlich jemand, der sich sehr selten so stark auf die Story beim Ego-Shooter einlässt. Trotzdem hat das bei mir wirklich großartig funktioniert und ich habe das ständig in Frage gestellt, als dann da stand, Woody Kindly, habe ich mir gedacht, damn it, aber irgendwie habe ich vielleicht nicht übersetzt oder vielleicht einfach war ich ganz nah mit der Nase an der Karotte und konnte sie trotzdem nicht greifen. Das finde ich immer sehr genial gemacht, wenn das so passiert. Wie durchbricht dieses Spiel jetzt die vierte Wand? du kannst dich gegen diese Hypnose theoretisch wehren. Und zwar musst du dann ausschalten und darfst nicht wieder weiterspielen, was ich am Anfang getan habe. Oder so wie dein Charakter hypnotisiert wurde oder hier beeinflusst wurde, dass er eben diese ganzen Dinge tut, wenn dieser Satz kommt, so machst du die auch als Spieler und das machst du immer, denn jedes Spiel hat so eine Art, die vorgegeben ist, wie du spielst. Du kannst keinen Ego-Shooter plötzlich von Top-Town spielen, ja, also die Macher geben dir immer etwas vor und du beugst dich als Spieler dem Ganzen. Das machen wir natürlich auch in unserer Welt, in der wir leben. Du hast nicht alle Möglichkeiten, ja, du kannst nicht alles verändern, sondern du kannst eben nur in gewissen Regeln oder in gewissen Rahmen agieren. Und hier zeigt dir das Spiel das sehr klar, dass du als Spieler etwas tun musst, wo du sagst, das will ich eigentlich gar nicht, dass mein Charakter das tut. Und dennoch ist es eben so, dass es dir zeigt, du kannst nur in diesem Rahmen arbeiten. Es gibt natürlich Spiele, wo du dann diesen Rahmen sehr weit ausdehnen kannst und die sogar anders spielen kannst. Die sind extra so gemacht, dass du sie eventuell anders spielen kannst, als sie gedacht waren. Aber hauptsächlich haben Spiele eben irgendeinen Rahmen und in dem kannst du agieren. Und hier siehst du auch, warum das dein Charakter macht. Weil, also das ist eigentlich der Gegenbruch zur vierten Wand. Und oft denke ich mir, okay, ich mache das als Spieler, weil ich weiß, es ist ein Spiel. Und deswegen, ja, also es ist auch nicht schlimm beim Shooter sofort auf etwas zu schießen, wo dann irgendwelche Leute, die nie Videospiele gespielt haben, sagen, oh, dann würdest du im wirklichen Leben auch auf jeden schießen. Nee, du weißt, das ist ein Shooter, du weißt, da kann nichts passieren, da ist kein Permadeath oder so, das weißt du vorher, das ist einfach die Regel dieses Spiels, das zu machen, ja. Und oft versteht, oder ist es unlogisch, dass dein Charakter im Spiel das machen würde. Ja, das machst du als Spieler. Und hier ist es klar, warum würde der Charakter das machen? Also ist es jetzt ein Bruch der vierten Wand oder ist es eher, dass du hier mehr verstehst, warum dein Charakter etwas tut? Das würde ich hier irgendwie als letzte Prämisse stehen lassen. Du hast dann noch diesen verrückten Arzt und das ganze Spiel wird erzählt über so Audio-Tapes, die du findest. Das Problem ist, findest du Tapes nicht, die sind immer ein bisschen versteckt, erfährst du die Geschichte nicht. Aber die Geschichte dieses Arztes ist großartig. Er wurde nach Rapture geholt als normaler Arzt und sagt, im Verhältnis konnte ich damals nur einen Schnupfen heilen und jetzt zeigen mir die, was alles möglich ist. Und die zeigen ihm sehr viel Schönheitschirurgie. Also er sagt, sein höchstes Können war irgendwie mit Schnupfen umzugehen, wenn man einfach sieht, um wie viel mehr die hier können. Und er lernt dann Schönheitschirurgie und fällt dann richtig schön in diesen Wahn rein und sagt so, naja, die Leute sind nicht schön. Die Leute sind nicht schön und er sieht Schönheit so wie Picasso. Wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, Schönheit wird oft definiert durch Symmetrie. Also wenn du die Gesichtshälfte teilst, dann soll die linke und rechte Hälfte so gleich symmetrisch wie möglich sein. Also wenn ein Auge ein bisschen höher ist oder Backenknochen ein bisschen anders hoch, dann sehen wir das oft nicht als Schönheit an. Ja, da geht es auch, wie hoch sind Backenknochen, da geht es wieder darum, wie potent ist jemand. Aber das sind so Schönheitsideale. Das heißt nicht, dass wir einen anderen nicht süß finden können. Ja, also Makel oder so sind oft etwas, was du sagst, ist sehr süß und kann sehr nachhaltig sein, aber da reden wir eben von irgendwas Perfekten, von der Symmetrie, das ist ganz wichtig. Und er sagt dann aber so, verdammt, ich kann die Leute nicht schön machen und will das so, sieht das eher so Picasso-mäßig. Und man merkt eben, wie er dann, man hört, wie er jemanden operiert, irgendwas Normales, und dann sagt, nee, aber irgendwas bei einem Gesicht passt auch nicht und plötzlich anfängt hier rumzuschneiden und seine Assistentin nebenbei kreischt. Und er wird immer verrückter und er möchte die Leute immer mehr nach Picasso oder nach einer sehr unsymmetrischen Idee hier schön machen. Und du kommst immer näher zu dem Arzt, kriegst immer mehr von diesen Audiotapes und irgendwann siehst du ihn, also du kommst in so eine Halle rein, er ist hinter dem Operationssaal, sticht auf. Okay, das Spiel ist ein bisschen makaber und auch ein bisschen Horror, das habe ich gar nicht gesagt. Bisschen zu düster Horror, du bist eben in dieser halb kaputten Unterwasserwelt, wo eben hier Zombies sind, ja, das erschließt sich. Der schlicht auf diese Leiche ein, die immer wieder zuckt, weil er wahrscheinlich irgendwelche Nervenstränge hier erwischt und sagt, ich kann dich nicht schön machen, ich kann dich nicht schön machen, im totalen Wahn. Und drei Frauen sind so Jesus-mäßig über ihn aufgehängt mit gestreckten Armen und er sagt, ich kann euch nicht schön machen, ich kann euch nicht schön machen, du bist zu groß, du bist zu dick und zu dritten sagt, und du bist zu symmetrisch. Und ich dachte mir, holla die Waldfee, ja, was für eine geniale Hommage oder Kritik an unserer Schönheitsindustrie heutzutage, hier dann noch zu sagen, und du bist zu symmetrisch. Diese ganze Symmetrie wird nicht erklärt, also wenn das nicht wisst, geht diese Kelch leider an euch vorbei, aber ansonsten war das so das geniale Ende, du bist zu dick, du bist zu groß. Und hier habe ich einfach, wir brauchen eine andere, gerade in Web schon eine andere Vorstellung von einem Schönheitsideal. Und so geht es eben wirklich durch. Du musst Unschuldige ermorden, hier ist die moralische Sache. Du hast dann den Gegenspieler und diese Hypnose, das ist schon in der Mitte des Spiels, also mit Andrew Wine, der dann doch nicht der Böse war, also es ist dann doch Atlas, der Böse ist. Und Andrew Wine sagt dann Code Orange. Plötzlich sinkt dein Leben auf ganz wenig runter. Und du bist eigentlich kaum noch fähig, was zu tun. Du kannst, glaube ich, nicht mehr schießen, du wirst schwach. Und da dachte ich mir nur, bitte sag nicht Code Red, weil der wird mich wahrscheinlich instant killen. Und dann erst musst du dich von diesem Ganzen lösen und kannst gegen den eigentlichen Schurken Atlas vorgehen. Bei dem Ganzen begleiten dich noch so, also gibt es Big Daddies und Little Sisters. Die Little Sisters nehmen diese Plasmide so aus dem Blut, die haben Spritzen, laufen rum und von Toten nehmen die dann, das heißt Adam oder Eve, also mit Adam kannst du neue Plasmide in dir aktivieren und mit Eve, das ist die Macht, wie du diese Plasmide einsetzt. Das ist Adam und Eva, Entstehungsgeschichte, Genesis. Da ist ganz viel drinnen. Das Ganze orientiert sich auch an Schnecken, die etwas absondern am Meeresboden, die es wirklich gibt. All das noch später. Aber auch hier haben wir eben wirklich viele verschiedene Komponenten, die auf dieses Spiel einwirken. Zum Ende kann man sagen, es gibt leider kaum noch Story ab der Hälfte, ja, ab diesem extremen Twist. Es wird dann etwas langatmig, also das Spiel geht so auf über 10, 12, 14 Stunden raus. Der Twist ist in der Mitte und dann wird das Ganze ein bisschen langatmig, aber es gibt dann am Ende noch alternative Enden und ich würde auch sagen, ja, der Endkampf ist schon nicht schlecht inszeniert. So, was sind jetzt die Hintergründe? Wie konnte Rapture errichtet werden? Hier wird keine technischen, also sie haben sich nicht überlegt, wie war das technisch möglich, aber sie sagen hier ganz klar, okay, mit der politischen und gesellschaftlichen Struktur hätte es unmöglich auf der Erde sein können, es musste unter Wasser und abgeschottet sein, niemand weiß, dass es dieses Rapture gibt. Wir haben hier gesetzliche Grundlagen und zwar zu den gesetzlichen und gesellschaftlichen Grundlagen kommen wir später, nee, das machen wir am Schluss. Dann haben wir diese Schnecken am Meeresgrund. Die sondern irgendeinen Schleim ab, die gibt es tatsächlich. Die werden auch bei Last of Us hergenommen. Und das geht so in Richtung Zombies. Du bist nicht wirklich ein Zombie, aber es gibt irgendwas. Ich glaube, dass das die vegetativen Systeme noch aktiv hält und irgendwie was anderes unterdrückt oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es diese, meine Freundin hat Biologie studiert, die wusste sofort, ja, das sind irgendwelche Schnecken am Meeresboden, die so etwas auslösen können. Du hast Adam und Eve, also Genesis hier, es geht in die Bibel rein. Gerade im dritten Teil wird das dann ganz stark rausgestrichen, da geht es sehr viel um Religion. Du hast diese Plasmide und das ist im Moment wahrscheinlich das absolut Spannendste, denn mit unserer aktuellen Krise ist es so, dass gegen den Coronavirus gerade überlegt wird, Plasmide einzusetzen. Das heißt, das ist so, ich habe bei meinem Coronavirus-Video erklärt, wie ein Virus funktioniert. Und zwar hat der nur eine RNA und kann sich nicht selbst replizieren. Der dockt dann an deine DNA ran und benutzt dein System, damit es sich selbst replizieren kann. Das würde ein Plasmid auch machen. Das heißt, das hat auch nur eine RNA, dockt sich an und fabriziert sich dann weiter und so kannst du dich auch gegen diesen Virus schützen. Das ist allerdings sehr umstritten, weil man sagt, es könnte theoretisch auch deine DNA beeinflussen, und wenn du anfängst, deine DNA beeinflussen zu lassen, dann weißt du nie, was so wirklich rauskommt, weil das ist ein sehr, sehr, sehr komplex aufgebautes Kartenhaus, und wenn du da einzelne Karten austauschst, weißt du nicht, was da zusammenbricht, was hält, was sich dort verändert. Also, was die Macher hier gemacht haben, sie haben sehr, sehr viele Grundlagen genommen, was ich super geil finde, um diesem Spiel eben diesen Hintergrund zu geben. Und deswegen war mir auch relativ schnell klar, als ich angefangen habe, okay, da ist so ein dichter Hintergrund, aber fühlte mich hier einfach veräppelt, dass die da sagen, ja, okay, jag dir die Spritze rein oder hier ist alles Zufall. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass sie das tatsächlich aufklären. So, gesetzliche, gesellschaftliche Grundlage. Sie haben politisches System. Sie haben den Objektivismus. Das ist von Anne Rand. Das ist so nicht ein Anagramm, aber lehnt sich an Andrew Ryan an. Die hat gelebt von 1905 bis 1982, hat das Buch geschrieben. Atlas wirft die Welt ab. Da geht es Existenz, Bewusstsein, Identität und das Ganze unter der Kausalität. Das sind so die drei Hauptsachen, wo sie hier den Objektivismus oder das, was den Menschen ausmacht, hier fokussiert. Zu dem Ganzen haben wir das politische System libertäre Utopie. Ursprünglich wäre das ein gemäßigter Liberatismus gewesen, wurde dann aber ein übertriebener Liberatismus und Marktfundamentalismus. Das sind so die Grundlagen, auf die sie hier reinarbeiten. Beim politischen System habe ich das so verstanden, das, was du arbeitest, bekommst du. Also es kann nicht jemand sagen, ich bin nur reich und muss nicht arbeiten, oder beim gesellschaftlichen System, sondern okay, wenn du mehr arbeitest, bekommst du mehr, vielleicht noch aufgeteilt zu, wenn du natürlich mehr Ausbildung hast, kriegst du schon mehr, ja, aber es geht schon um das, was du dann effektiv leistest. Mit Adam und Eve gehen sie dann natürlich auch in die Bibel rein, das hat auch lange gedauert, weil sie sagen immer Eve and Adam, oder sie trennen die zwei, hat auch lang gedauert, bis ich dann plötzlich meinte, Adam, Eva, Genesis, das sind diese Plasmide, die hier die Menschheit weiterentwickeln. Okay, sie werden dann leider eben mit diesen Sekreten dieser Schnecken, werden sie dann leider zu einer Art Zombies oder was auch immer sie da sind, aber es sagt eben hier, wir hätten das nächste Genesis. Ethik und Moral ist hier noch ganz wichtig, und zwar hast du diese Big Daddies, die sind so in einem Taucheranzug mit so einem Bohrer als Hand, so riesen Viecher, die musst du besiegen, ja, die versperren dir immer den Weg, und die beschützen diese Little Sisters, sind einfach kleine Mädels, die mit riesen Spritzen rumlaufen und von Toten eben dann Blut rausnehmen, um dann diese Plasmide erzeugen zu können. Bei diesen Little Sisters kannst du dich entscheiden, töte ich die oder töte ich die nicht. Töte ich die, kriege ich mehr Adam, womit ich wieder mehr verschiedene Plasmide aktivieren kann. Allerdings ist es so, dass man Bonus kriegt, wenn man die nicht tötet. Und das macht die drei Enden aus. Habe ich keine getötet, habe ich nur ein paar getötet oder habe ich alle getötet? Ja, habe ich alle getötet, habe ich das schlechteste Ende, habe ich nur ein paar getötet, habe ich immer noch ein schlechtes Ende, habe ich allen geholfen, dann habe ich nur dann das gute Ende. Also hier bringen sie noch ein bisschen Moral rein. Den Schönheitswahn haben wir schon besprochen, und es ist auch sehr spannend, wie diese Plasmide präsentiert werden. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Film jedes Mal, und mich erinnert das an Starship Troopers, wo sie immer sagen, willst du mehr wissen? Es wirkt sehr propagandamäßig. Wieso nimm diese Plasmide, die sind total toll. Was hier ein bisschen so lunarative Dissonanz ist, also was so spielmäßig nicht zusammenpasst, viel von diesen Plasmiden helfen mir dann natürlich in einem Ego-Shooter im Kampf, weil da ist wieder das Gameplay wichtig. Ich brauche selten in meinem Alltag einen Feuerball oder muss Eis oder Strom aus meiner Hand schießen. Ja? Also da ist es natürlich ein Shooter, aber okay, da muss man. Es muss ja auch ein Spiel bleiben, und es muss dich ja auch über die 10 Stunden bringen. Kritik am Ende, du musst sehr viel aufsammeln, ja, das muss man mögen. Ich habe das mit einem Freund gespielt, der einen absoluten Sammelfetischismus hat, muss man leider sagen. Und man kann dann viele andere Sachen auch freischalten, dass die Waffen besser funktionieren. Aber auch wenn du eine Leiche zweimal durchsuchst, kann es sein, dass du noch was findest. Das ist normale Mechanik, dass du jemanden besiegst, du durchsuchst ihn und kriegst dann Sachen. Und da haben wir das dann genommen, was dazu geführt hat, dass sie jeden Raum 8-mal durchsucht hat und am liebsten alle alten Levels auch nochmal durchsucht hätte. Ja, also ich mag das nicht in Shootern, wenn ich die ganze Zeit rumsuchen muss, aber okay. Es gibt keine Unterwasser-Level, das gibt es dann im zweiten Teil. Aber das hätte sich natürlich angeboten, hier auch mal rauszugehen. Das ganze Ding ist unter Wasser, ja, aber in dieser Stadt, einmal wird ein Teil, glaube ich, überflutet, das war's schon. Also hier rauszugehen, wäre geil gewesen, gibt es dann im zweiten Teil. Du kannst Sachen hacken, das ist so ein Minispiel. Ich glaube, das hieß früher Plumper, da musstest du so Rohrleitungen verlegen und irgendwann kam da so eine grüne Flüssigkeit und wenn du die richtig verlegt hast, kamen die irgendwie bis zum Endpunkt. Das mochte ich sehr gern, das mochte ich schon damals sehr gern, deswegen hat mich das nicht gestört. Ich kann vollkommen verstehen, wenn das Leute stört, nicht ständig dieses Minispiel. Also das wäre, als würdest du einen Shooter spielen und dazwischen musst du immer Tetris spielen. Interessante Shooter- und Kameramechanik, was ich auch toll fand. Du kannst Gegner fotografieren, dadurch machst du dann mehr Damage, weil durch diese Spezialkamera scannt dann der den Gegner und dann weiß der eher die Schwachstellen. Wie ihr seht, in diesem Spiel ist so viel drinnen. Ja, also die haben sich so viele Ideen über Gesellschaft, Politik gemacht, über Kritik an unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel den Schönheitswahn. Sie haben die Bibel drin, sie gehen hier wirklich, sie haben diese Minispiele drinnen, sie haben auch noch verschiedene Shooter-Systeme, nicht nur verschiedene Waffen, die Waffen kannst du aufrüsten, du kannst die Loot-Mechanik verändern, du kannst so unglaublich viel in diesem Spiel machen, die haben wirklich, wirklich viel Kreativität reingesteckt. Der Endkampf, ich fand den spektakulär, wie er inszeniert war, allerdings mit dem Twist in der Mitte, den hätte man mehr zum Ende schieben müssen, auf jeden Fall. Und dann einen spektakulären Endkampf, also da wird es ein bisschen lang abgemacht. Aber ansonsten ist es extrem stimmungsvoll, ja, ich bin kein Fan der 60er Jahre, weil das passt hier großartig. Es hat eine Gruselatmosphäre, aber Gegner kündigen sich an. Also es ist ganz, nie so wirkliche Jumpscares oder sehr selten. Meistens greift dich dann nicht ein Gegner aus dem Hintergrund an, sondern du hörst dann schon vorher irgendwo irgendwas sagen, ja. Die düdeln da so rum und dann kannst du dich einstellen, okay, jetzt kommt sicher gleich etwas. Ja, so, ich finde so, das können Videospiele, ja, es gibt einige Spiele, wo man wirklich so lange reden kann, was die mit deiner Psyche machen, wie die dich da reinholen, wie die dir Sachen erklären, wie viele Mechaniken die verwenden, wie viele Recherchen die im Hintergrund gemacht haben. Und so können Spiele sein, es müssen natürlich bei weitem nicht alle Spiele so sein, aber es ist immer großartig, wenn hier Produzenten hergehen, wenn eine Firma hergeht und wirklich so viel Energie in ein Videospiel reingibt, in diese Story, in die Geschichte und in die Recherchen. Und ich glaube, das wird sehr oft einfach verkannt von Leuten, die nicht spielen, wie weit so ein Spiel gehen kann. Ich finde Bioshock 1 großartig, über Bioshock 3 könnte man auch mal reden, das ist allerdings so kompliziert, dass ich sage, ich bin da echt nicht ganz durchgestiegen und Bioshock 2 wurde von einer anderen Firma gemacht, das wird ein bisschen outgesourced, das ist nicht so dicht mit der Geschichte, sind aber auch tolle Spiele. Eure Meinung über Bioshock 1 oder auch die anderen zwei, auch drei, würde mich super interessieren. Also ich finde es ein großartiges Spiel. Ich verstehe, wenn man sich nicht drauf einlässt oder das einfach nicht weiß, muss sich nicht auf jeden Shooter einlassen. Viele haben auch wenig Handlung. Wenn man das nicht macht, dann geht dieses Spiel wirklich komplett an einem vorbei. Oder diese ganzen Details. Aber ansonsten, wenn ihr euch drauf eingelassen habt, dann muss, also erkennt man und hat man einfach so viel zu entdecken, dass ich wirklich immer wieder da saß und nicht vergessen habe einzuatmen, weil ich einfach so überrascht und begeistert war. Eure Kommentare würden mich interessieren. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.